Sehnsucht, wenn es wohl so klingt. Ich singe von den tausend Dingen, die sind in mir drin. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Du hörst es dir an, auch wenn es weh tut, weil es vielleicht so klingt. Du denkst an tausend, tausend Dinge, die sind in dir drin. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Wir verstehen uns gerade prächtig, oder irre ich mich sehr? Jemand gefunden, der dich kennt und fühlt so sehr, so sehr, so sehr. Sing hier nicht von Sehnsucht, auch wenn es wohl so klingt. Sing von den tausend Dingen, die in uns einfach sind.